Welkom te Plotcast. Wie ziet je wat plot is? En nu om tweede dag van 2007 hebben we ook wat je vangen wat plot is en je hielden dat van de onze zendung. Plot teach Plotcast. Wie ziet je wat plot is? Plotcast. Wie ziet je wat plot is? Wir wollen, ik heb een Rätsel für dich. Een Rätsel? Ik zie niet levendig, aber ik was. Ich habe keine Lunge, wobei ich brauche Luft. Ich habe kein Müll, aber Wasser bringt mich an. Was sehe ich? Na, ich sehe meist noch meinen Bock, aber dort läuft doch alles. Podcast, Podcast. Wie seht ihr, was Podcast, Podcast? Wie seht ihr nur die? Öken, von der vor der Köpenbühr. Endlich los, nur Saskatchewan. Das wird aber auch ganz tief. Das wird tief. Wir haben genug vom Bock gehört und von den kramen Beinen und all so eine Sache. Nun ist alles einmal los. Hast du nicht mal in Saskatchewan gewohnt? Ich hab. Hast denn du niemals gesehen, oder nicht? Ich hab so ja gekickt, aber die Stoffgewebe sind alle immer asphaltiert und entwaschen. Oh, I see. Ich sei. Was haben wir noch abgelaufen von da? Wir waren was E-Mails gekriegt von unserer Live-Techniker. Und wir haben einen Beitrag, das ist ähnlich ein Weihnachtsbeitrag. Aber wenn es tatsächlich bei Weihnachten ist, wollen wir das trotzdem hier lesen nach. Okay. Und dann, Ken, du und Daniel Klaue möchten statt dreimal eine Plot-Teacher CD. Ja, wer würde sagen, wie spielen mal einer von den Leuten hier von dir? Das haben wir deine. Kostet nicht noch ein bisschen über die CD verteilen. Und dann, zu letzt, merken wir noch ein paar Anreibs. Deswegen haben wir den Deutschländer-Abteil. Eine ganz interessante Sache haben sie uns von dir verteilt. Sind sehr anständige Menschen, die Deutschländer, das muss ich sagen. Sehr anständig, in dem ersten Deutschländer-Stall war vor uns, die kommen von Paraguay. Ja, da muss ich dich bei. Sehr dich bei, ja. Was unsere Reisende ihre Foto kostet und was sie sonst noch mitgenommen auf der Koi geparkt hatte, kroppen sie auch selbst knapp. Kopen Buhe Fähre, Teufs und Wiens hängen. Einer von Kopsine Jungs, der nu auch all rütgekommen wäre, musst ankränken. Und aus dem Motor erst ein paar Mal geprüßt und ein paar Mal geknallt hat, sprung der Chor los. Dort hat sie so an sich, dort sie mit dem Rucks losjink. Vielleicht hat Oberkopf selbst dort so an sich. Wenn's einer von den beiden Jungs, der den Chor noch ein Ängstchen hängeran kickte, sieht, vorige Wort dort starte und sieben Tag nicht lehre. Der andere Neck kap los. Und als sie dann langsam um Stahl abtausch schlurde, seh die zweite und drei kap dit mal. Wann dort mal gut geht mit der Olasch ihre Weltreise. Der Olasch selbst hatte so eine Sorge über nicht. Wo soll sie auch? Wer würde dann bei so einem scheinen Morgen auch an was Schlimmes denken? Und die Morgen wie schein. Das sagt ganz so, als wenn der wahre Mann urgent für unsere Freund einen besonder blanken Morgen aus seinen wahren Kosten fehlgekrümmt und über die Welt gehangen hat. Aber das sagt auch mal so. Die Morgen wie nichts anders als ein anderer Tag. Der Unterscheid wie mal, dass unser Freund an anderen Tag anders ab der Sonne und ab was sie schien kickte. Dort ist jedoch mit Krieg so, als dort mit allem im Leben ist. So als einer was sieht, so ist es. Jo, und wann näher sieht einer der Welt freundlicher als an dem Morgen, wenn einer auf eine große Spazierreise loslacht. Und so ging das auch unsere Reisende. So einen schönen Morgen wollen sie ja lang nicht gesehen haben. Dort heit, von Kopf will ich nicht viel sagen. Die hat auch von dort war er sein süre Gurke gesagt abgesagt. Vielleicht dort hei kein anderes hat, vielleicht auch dort hei gedacht hat, dit wir gut genug für Saskatchewan, wo das doch immer bloß steifen soll. Genug, hei saht mit seinem alldorschen Gesicht hinter dem Stierrad und checkt nicht reich, nicht längs. Dort ging je ewig und zog noch immer durch Strück und über Steiner, und einer mit so einen Olen Ford dann ein bisschen stiefem Teil hole, das bockt he. So konnte dann sagen, dass das ganz einfach Vorsorge wäre, der Kopf sein Gesicht so gries seine Mucke. Und ich will, als ich auch seht, wieder nichts über Kopf sei. Was nur über Buhr wir, dort wir was. Dort wir der Reich der Mond zum Reise. Dort wir am längsten an zu sein. haben wir die Welt von Norg ein einziger grauter Duddelsack. Und so soll sie bleiben. Und dorab will er furzumal wat eten. Und so holt er sich dann an je Fehl, je Stehen und je Jasch, wie es die Bock am Amadorfer kroop, seinen Foderkoste rührt. Je matten aber nicht furzdenken, dat Buhr bloß ein Eetmensch ist, und dat er nicht auch für andere scheine Sache in der Welt urg und urhaft. Nee, dat soll je nicht. Wer weit, als er nicht wirklich hungrig wär? Wie es er doch all dorgelang nicht rechtig jete und nicht rechtig schlope hat. Immer wie er in Abrehung und Sorge gewasst, oft dort mit der Reis nur wirklich wat wort. Oft kommt nicht zuletzt doch nach Trägsatt, oder oft nicht sest wat mit einmal nach Schrotzjenk. Wo soll am nu, wo es endlich dreht, die Hunger nicht ankommen? Nee, ich mein, er will eten, wie es er abrechtig hungrig wär. Wenn ich sest ob Tauschturne mat, dort et Mensche jeft, wohne, wenn et an so reicht schein jät, sich nach Schwindenbet verbieten matte, dann jät et an noch scheiner. Jeder Tag kommen Düsende und Düsende von Eibreif durch im Internet und ein paar davon hat sich verbammelt hier in unserem Naht. Und wir lesen euch nur davon. Aus erster Schrift ans Dennis von Kleifeld. Dankeschön für jen Programm und der E-Spor fängt jen viel gleich. Und dann ist ein schmackes Bild von einem E-Spor. Dankeschön Dennis, alle Pass zu jen auch. Walter schrift ans, dank Peter Wiens vom Plotische Freund, sie ich zu jen gekommen. Dort freut mich riesig, jen Walter. Vielen Dank, schön Walter, und wir freuen uns, Matti, dass du einer von unseren Zuhörern bist. Nadli schrift uns. Guten Tag, meine plottische Freund. Ich sehe in Kalifornien abgewachsen und kann keine einzige plottische Menschen hier. Ich habe vor kurzem erst gemerkt, dass ich plott reden kann. Meine Eltern haben immer unter sich plottisch geredet, aber mit mir und meinen Sestern bloß Deutsch und Englisch. Wir sind in den USA, weil mein Vater seine Radiomissionsarbeit mit Russland in der Hauptstation ist hier in Kalifornien, und die ganze Verwandte sind in Deutschland. Nun habe ich gelassen, mit anderen Plattdeutsch zu reden. Die können mich durch E-Mail erregen. nataliewiens@yahoo.com. Na, kennt das hier zuerst, wenn du einer von unseren Zuhörern mit anderen Plattdeutschen Menschen in Kontakt sein will? Ich würde sagen, wer immer erschreiben will und diese E-Mail-Adresse, der soll sich frei freuen, dort zu tun. Ich glaube, sie würde sich sehr dort freuen. Dann habe ich hier ein E-Mail, wo du keinen Sender bei ist. Die schrift uns, dort ist aber so schein, dort wie hier bei uns in Kansas nach der Jünd keine die plattdeutsche Sprache hier. Hier ist dort allmähs ganz ausgestorben. Aber ich bang mir so nur die Muttersprache, dort ich mal in Saskatchewan als Kind gelehrt habe. Bringt uns Emma Meier. Vielleicht kann ich noch Meier davon treibringen in mein Gedächtnis. Wer Emma das geschrieben hat, wir möchten uns sehr bedanken für dessen Kommentar. Wie schätze das sehr viel und wie würde ich sehr jähren nach meiner Plattdeutsche Leivre. Und das ist gekriegt, was wir mit dieser Sendung wollen. Plattdeutsche für Menschen treibringen, wird das allmählich für jede Hand. Und für die wird das noch gut reden dürfen, dass es ständig aktuell bleiben wird. Hier schrift uns mal einer ganz kalt und bindig. Er schrift, dort ist über Geld. Peter. Wir haben am Sonntag kurz eine Zwischensendung gemerkt, um jemand ein Geld in die Jotte wünschen. Und als Antwort darauf schrieb ich von Jake, Dankeschön für den Gruß. Wie meine Frühe und ich wünsche Ihnen an gesehenet nicht Jahr. Vielmal Dankeschön, Jake. Das wünsche ich Ihnen auch. In Anschrift ans hier einer. Seht ihr Plot? Wie fällt Ihnen das? Dort ist Weihnachten. Duften Neiter haben der Trafe mit Kindern all gehört. Von der aus sind sie frei und haben Mittag gejete. Sei wollen nun mal rütgehen. Aber Neiter sagt, wacht ein Bett. Ich will nach erst ein paar Familien mit Weihnachten gratulieren. Hei nehmt sie noch warme Wast vom Hörke, kriegt die Show fair und trägt die an, dann setzt er auf den Stuhl und lührt, was sei angeräubt haft und reit ist. In dieser Zeit hört hei, dort sie alles Plattdeutsch redt, bloß dem Gruß, frohe Weihnachten, sagt sie immer ab Judisch. Osser rüt gune, sagt heute ar. Kannst du nicht auch frohe Weihnachten sei? Stemmt ihr doch beter Domank? Ach, sagt sie, hast auch wort te wrixen. Weihnachten blifft du wie in Weihnachten. Aber trab erauf fällt duft mit einmal an. Wort wort seine, wanneer de mensen in de wonen op plaatjes met Weihnachten begrijpen worden. Je dacht, je doen. Bij een huis zijn ze als een paar lieden naar huis gekomen. De vrouwen luisteren aan en de man staat nog om auto en schlitten de deur toe. Hallo, vrouwe Weihnachten, zegt duft ganz anvervroren. De lied schmustre wel, over zede vrouwe Weihnachten. Neid hij kremt zich een beet, taub en zede über nischt. Am de universiteit kämt an de ganze familie en jijen met kenja en twee huing onderlien. Duft zede wara, hallo, vrouwe Weihnachten. De mensche schmusterde en zede vrouwe Weihnachten. De huin wieren ruhig en balden nicht, aber neiter wie dat alte fehl. Zij zeed, weetst wat, nu hier stummet ab. Weihnachten is nicht am Appegos Spektakel driebe. Zond hot duft dan, für sien dams. Jun Henrich. Ich dacht dat wir ne wörtlich gürri dei wat des Mensch dei, denn, ich hab meist dat gefeil, dat können des Henrich seine Worte, wo de duft wir, aber hat sich auch glich. Ich glaube, der Mensch wird mehr qualifiziert sein, als den anderen plottischen Anrebsmerke. Was heißt die? Ich glaube, wir machen uns dem annehmen. Da will kriegst du eine Anrebsmerke kennen als wieder. Das ist alles, was wir von den E-Mails haben. Nun, möchten wir doch hier oder hier doch ein bisschen eine Sache fliehen würde. Schreibt uns mal Meier, wie freuen uns auf jeden E-Mail, was wir kriegen. Wir brauchen für die nächste Sendung einen Beitrag von einem von Jünd. Und ich kann Jünd dort, und ihr Jünd auslesen, wenn er dort ist. So, Ken, wie rede ich von der CD, was du in Dani Klauertop gemacht hast? Eine plottische CD, ich glaube, die heißt Horizonte. Dort stimmt sie, ja. Wat kostens von dir vertalen? Wo komm je dat dat te merken? Dat kom doordat dat Daniel Klauer ript mij aan een vroeg als ik wil gerne eend halpe een plottische CD te merken voor dat plottische programma Kampkirche, wat in Bolivien uitgestrollt wordt. En ik zei, jo, ik geloof ik kon dat doen. Ik had verher nog niemals niet plottische Leider geschreven. Inzwischen had ik al een ganse klampe ervan geschreven en mij al de neue wand. Maar dat funk. Aller Tipp im Juli 2005 an, wie mir gerade CD in Saas Monat. Wir schreiben 12 Leute in Namen der Aller API Family Life Network. Diese Leute, was sind das lastige Leute? Sind das ernste Leute? Sind das notdenkliche Leute? Was kostest du von sein? Das sind alles jässliche Leute. Einige davon sind härtere Leute und andere sind mehr notdenkliche Leute. Aber wir haben für jeder Leute einen Bibelspruch, was du mitgehst. Einfach am zu wiese, dass ab Wort vorne steht in der Bibel, jeder Leut basiert ist. Wenn Leut warst uns von der Verspiele davon? Wir haben hier ein Leut, das heute drei war. Und das redet davon, weil der Jünger wird eine schwere Zeit heute manchmal, Jesus nur zu fallen, alles zu begreifen, was passiert. Auch wenn sie all die Wunder sagen. Ich glaube, da würde Gerdi da sagen, dass Leut spielen würde. Na, dann werden wir dort Leut mal anschauen. Hier fragt Thomas den Haar. Sit im Hahn. Wie weit denn ich, wo du han jetzt? Thomas trug dem Hahn. Wie weit wie bloß, wenn der Wach es? Jesus sitte am Eck, sieh der Wach, der Wort hat in das Leben. Schein ja schimpft im Boden, aber nicht der Schmied. Eck, sieh der Wach, der Wort hat in das Leben. Schein ja schimpft im Boden, aber nicht der Schmied. Im Hahn. Jesus wies uns doch nü den Foder. Philipp sitzt im Hahn. Dort trägt uns dann Okkulte. Jesus sitzt am Bär mir seine. In Uckertjan tappt auf dem Foder ein Chan für mir seine. Bär mir seine. In Uckertjan tappt auf dem Foder ihr seine. In Uckertjan. Jesus sagte uns, wer viel weit je nu all von mir? Jesus sagte uns, haft mir life und hält meine Gebote. Dann hey, verspreit die an meinem Foda, sie in Hüß in der Stube, in der Korridor, in der Stube, reit der Mörke. Bleib dann Gott, bleib doch von mir. Und was immer je in meinem Nume bete, So, ich habe das Lied, auch ich glaube alle anderen Leute haben diese CD auch gehört. Eine von den Sachen, was mir am dollsten abfallen hat, ist, wir angezwungen der Plot-Teacher ist. Das wäre nicht einmal so, da kann ich dir sagen. Die erste paar Leute, der sperrt sich sehr schwer am Plot-Teacher zu schreiben. Das sperrt sich so alles zu verboten an. Das war ein Plot-Teacher nicht gerechnet, dass es Leute merken. Das glaube ich. Ich weiß, die erste paar Mal, was wir Plot-Teacher abnehmen, der sperrt sich direkt, als wenn ich hier nervig stund, der kickt mir ihre Mal rauf, seine auf, wie alle Kleider anhat. Aber das ist eine Nebensache. Das ist eine Nebensache. Ich habe alle Kleider an, weil sonst dort die alle weiter. Ken, ihr habt diese CD auf der Verkäufe, ja? Die sind auf der Verkäufe und ihr könnt einfach auf das Bild klicken, am Blog oder auf unsere Website. Oder jemand uns hier bei Podcast in Verbindung sollte. Und die kann entweder mit PayPal oder Kreditkarte oder mit Check betonen. Und dann hast du noch die eine Website kenzawatski.com. Der Link, wo wir auch hier auf dem Blog abstellen, dann ist einfach auf jeden Fall zu finden. Okay, dann freuen wir uns von dir zu hören. Nun ist es Zeit für unsere Anreibs und wir wollen ihn bis nochmal warnen. Wenn ihr nicht ausgestattet seid mit was wir sind, reibt den Menschen nicht an und fragt dann nicht, was die Partys sind. Ab zwar einmal zwei werden. In Deutschland wäre der Mensch sehr freundlich von dir. Der wäre sehr geschehen. Keiner körkelt ans Pferd, keiner sieht ans Trach. Dass wir alles scheinen gut und diese Anreibs, die ihr scheinen mögen. Und hier sind die Anreibs verjüngt. Hallo, Regi Plotic. Hallo? Hallo, Regi Plotic. Какой Plotic? Plotic, sprechen Sie Plattdeutsch? Nein, wir sprechen keine Plattdeutsch. Was wollen Sie denn? Hallo? Hallo, Regi Plotic. Welche Sprache? Plotic. Плотич? Йо. Я. Вы по какому языку разговариваете? Nein, das verstehe ich nicht. А, окей. Aber Deutsch verstehst du? Hallo, Regi Plotich? Nein, das ist falsch. Ich glaube, sie haben sich verwählt. Okay, schönen Tag. Tschüss. Hallo, Regi Plotic. Jo. Das ist wahrscheinlich hier. Ich sehe kein Wort von Winnipeg, Kanada. Und ich rede für Podcast an. Wir reden einfach manchmal mit Plotic'schen Nummern, stimmt sein, dass der Plotic'schen reden kann. Und von wo reden Sie an? Ich rede von Winnipeg in Kanada an. Oh, hier in nur Deutschland? Jo. Aha. Wir reden manchmal auf der ganzen Welt an. Und das Rüte finde ich, wie viele Menschen nach Plotic'schen reden dürfen. Ach so. Naja, gut, ich komme von Paraguay eigentlich ursprünglich. Ne? Oh, du kommst von Paraguay? Ja. Als Jörg von dir? Ja. Weil wir hier noch nie aus Schweden da. Ach gut, wie organisiere ich also aus Paraguay? Das sind dann Grötendal Ditsch Paraguayer, aber auch ein Holz Ditsche und nächster Haus ist Einheimische, was ich hier gefriert habe. Ja? Nicht mehr Bad Pro Ditsche, ne? Ah, okay. Und dann organisiere ich immer so eine Gruppe, oder so 30, 34 Menschen treffen. Viele dann so in so Null, ne? Das ist wunderbar. Habt ihr sehr viel plottische Programme, du? Ne, das ist nicht plottisch, das geht dann in Spanisch, ne? Oh, in Spanisch. Wie ich sage, das ist ja eine Sied, erst plottisch, weil man sagt, erst Sam von diesen Mennoniten, ne? Ja. Und der andere Sied erst aber auch von einheimischen Paraguayer, ne? Ah, oh, okay. Das ist meine Früh erst auch keine, ich habe doch nicht von der plottisch, also erst. Er redet auch Spanisch und Guarani, das wird er in Paraguay dann reden. Oh, ne? Echt, I see. Das spricht jetzt sicher ganz tüssig, bloß mit Jens Vital darüber. Ich habe mir hier, dass in Paraguay ist noch eigentlich der dreimste Plotic, was da geredet wird, nicht? Ja, wahrscheinlich, aber ziemlich mit Spanisch gemischt, nur wenn es seit euch hier ist. Nö, und jo, nö, soll ja mit Spanisch dort herrschen, ne? Voll die echte Plotische Witze bi? Nee. Auch nicht. Auch nicht, nee. Das erste Kreis, willst du in Paraguay gerade geworden ist, dann hast du mal die andere Witze. Ja. Was soll ich echt viel mit einheimischen Teppichen, viel Fremde gehabt und so. Dann hat man mal ja den ihre Witze aus dort Plotteacher, ne? Ja, ich verstehe gleich, was das heißt. Und das wäre ja ein Jeftdruck, das ist Sendung, damit ich für sich nach Klimatherren möchte, dass Plotteacher nicht ganz weißt, aber die Leute. Vielen Dank für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen noch ein sehr gutes neues Jahr von Podcast. Okay, ja, danke. Okay, war hier. Ja, ciao. Ciao. Das wäre dein Anreiz, und was sagst du, wenn? Hast du eine bessere Antwort gefunden, ob das trotzdem so weit ist, früh? Nee, ich denke immer noch um meinen Bock, aber ich weiß inzwischen, dass er dort nicht sein kann. Wenn es da hier steht, Wasser, was dem Essen. Na, nee, der Wasser, doch mal von der Jahr. Kannst du mal ruhig testen, das manche kann das hier nicht sein. Nee, ich hab nicht, aber ich hatte inzwischen eine gute Idee. Was wird das sein? Ich glaube, unsere Töchter können mich da mal halten, damit das Rotzel mal ausfinden. Wenn du das nachher mal kriegst, schmack langsam von unsere Töchter sagen. Und wir dann einfach nur während den nächsten 2 Wochen noch E-Mails lösen, sei noch auf der Tür hier raus, dort finden kann, was dort ist. Okay, dann wollte ich das hier nochmal für unsere Tür hier abgeben. Ich sehe nicht lebendig, aber ich weiß. Ich habe keine Lunge, aber ich brauche Luft. Ich habe keinen Müll, aber das Wasser bringt mich an. Was sehe ich? Wenn ihr nicht da habt, schickt uns einen iPost, eine Podcast, zoljetagmail.com. Und nun, Ken, weil du mir auch ein Rätsel abgegeben hast, ich habe mir sehr viel besser von dir mit dem Spaß abgelegt. Was ist, wenn du eigentlich mal mit dem Spiel spielen würdest, wenn du hier hörst? Bring it up. Wir spielen mal ein Spiel, in dem wir bloß Satz mit 2 Wörter brauchen würden. Jeder Satz 2 Wörter und das ist alles, was eine Person sagen kann. Du willst anfangen, dann mache ich das Antwort? Ja. Das, mit 2 Wörter. Das hört sich schön für mich. Ram je drüber? Ein Bettje. Wohan? Nicht sei. Woran nicht? Erst hier heim. Schmare hier vorne? Vielleicht. Mit wem? Weiblich hätte schlecht. Ich würde. Die hast verloren! Du hast verloren! Bist hungrig? Nicht mehr. Seit wann? Ich die Jete. Bei wem? Bei Jünd. Wo haben wir Frete? Schmeckt schön. Früh gemerkt. Sei ja fein. All gesagt. Entscheid mich. Für was? Sieht euch einander. Brötchen gebackt? Wollt ihr sie gekauft? Nicht ohne Food. Glatt gestreckt. Sei ja beguft. Bleib weg. Bleibst du? Du nicht. Meinst nicht? Ein Bettje. Ein Bett, sei ja? Hast reicht. Doch, Emma. Bleibst du? Nee, wörtlich. Na jo. Was läuft denn? Das Plot ist erstens noch lang nicht alles war ich, ne? Noch sehr lang nicht. Wie kommen wir jetzt mal so richtig in Schwung? Aber eine Sache. Eier, wie ganz in Schwung sind, weil wir unsere Tür hier doch noch am Frau. Und dort ist, wenn je irgendwem kenne, was Plotisch redet und noch nicht von dem Programm gehört habt, dann bringt ihr einen Hängerring in Bewegung, bitte schön, und schlappt denn an unsere Website und wann was ihr wollt und noch bitte bringt uns einen plottischen Beitrag. Aber am dort ihr dort kenne gleich als in der Titel, wir dürfen euch mal still sind. Meinst du, ihr habt genug geredet? Ich hab ganz genug geredet und ich sehe verniefelt. Ich sehe keine Worte, aber hier.